Und als die Engel sagten, O Mariam, Allah hat dich auserwählt und dich reingemacht und dich auserwählt vor den Frauen der anderen Weltenbewohner,